laut und schrill. Da öffnet sie den Mund. Ein glühend Wasserfall gießt Lava sich ins Tal, frisst jedes Haus bis zum Grund. Was der Mensch geschafft, die Werke seiner Kraft. Ein Tod hat sie vereint. Was er Natur abrang, was er ins Leben zwang, ruht Jahre und liegt versteint. Steine, Steine, sie schreiben alle Schuld. Steine, Steine, sie schreiben, bis Tag sich zeigt. Bedrängt und wo man ihn noch hängt, vorgekalkte Wand noch stellt. Wird das nicht ewig sein, bald hebt er auf den Stein, bemächtigt sich seiner Welt.